Ihr habt, scheint's, eine Masse zu sagen, bemerkte Silver, indem er in hohem Bogen ausspuckte. Mann, los und lasst mich's hören, oder legt das Schiff bei. Bitte um Verzeihung, Herr, antwortete einer von den Leuten. Ihr geht ziemlich nach eurem Belieben mit einigen von den Regeln um. Vielleicht werdet ihr so gut sein, die übrigen im Auge zu behalten. Diese Mannschaft ist nicht zufrieden. Diese Mannschaft will vom Anstauzen nichts wissen. Diese Mannschaft hat ihre Rechte wie andere Mannschaften auch. Das wollte ich mir nur erlauben zu bemerken. Und nach euren eigenen Regeln bin ich der Meinung, dass wir miteinander sprechen dürfen. Bitte euch um Verzeihung, Herr, indem dass ich euch als Captain für die gegenwärtige Zeit anerkenne. Aber ich verlange mein Recht und gehe hinaus zu einer Beratung. Und mit einer kunstvollen Matrosenverbeugung samt Kratzfuß trat der Mann, ein langer, übel aussehender, gelbäugiger Bursche von 35 Jahren, an die Tür heran und verschwand aus dem Hause. Einer nach dem anderen folgten die übrigen seinem Beispiel, jeder mit einer Matrosenverbeugung, als er an Silver vorüberkam, jeder mit einer Entschuldigung. »Regelgemäß«, sagte einer von ihnen. »Vorderschiffsberatung«, sagte Morgan. Und so marschierten sie alle mit dieser oder jener Bemerkung hinaus und ließen Silver und mich mit der Fackel allein. Der Schiffskoch nahm sofort seine Pfeife aus dem Mund und sagte in einem Flüstertone, der gerade nur noch eben hörbar war, »Nun, sieh mal her, Jim Hawkins. Du bist einen halben Fuß breit vom Tode entfernt und, was noch schlimmer ist, von Folterung. Sie werden mich absetzen, aber merke dir, ich halte zu dir, durch dick und dünn. Ich wollte das eigentlich nicht. Nein, erst als du deine Rede hieltest, da kam ich auf andere Gedanken. Ich war beinahe verzweifelt, all das schöne Geld zu verlieren und obendrein noch an den Galgen zu kommen. Aber ich sage, du bist von der rechten Sorte. Ich sagte zu mir selber, du stehst Hawkins bei, John. Und Hawkins wird dir beistehen. Du bist sein letzter Trumpf und beim Donner, John, er ist deiner jetzt. Rücken gegen Rücken, sag ich. Rette du deinen Zeugen und er wird dir deinen Hals retten, so sag ich dir. Mir stieg eine Ahnung auf und ich fragte, ihr meint, für euch ist alles verloren? Ach, jawohl, beim Kuckuck, das meine ich. Schiff verloren, Kragen verloren, so steht die Sache. Als ich über die Bucht guckte, Jim Hawkins, und keinen Schoner mehr sah, na, ich bin ein zäher Kerl, aber da war's alle. Die Kerle da draußen mit ihrer Beratung, glaub mir, das sind lauter Schafsköpfe und Feiglinge. Ich will dich vor ihnen retten, wenn es in meiner Macht steht. Aber hörst du, Jim, Wurst wieder Wurst. Du rettest dafür Long John, dass er nicht an den Galgen muss. Ich war ganz verdutzt. Was er von mir verlangte, schien völlig aussichtslos zu sein. Er, der alte Pirat, der Rädelsführer bei dem ganzen Komplott. Aber ich sagte, was ich tun kann, will ich tun. Abgemacht, rief Long John. Sprich nur frei von der Leber weg, und beim Donner, dann habe ich eine Aussicht. Er humpelte an die Fackel heran, die in den Brennholzhaufen gesteckt war, und zündete sich eine frische Pfeife an. Dann setzte er sich wieder auf das Branntweinfass und sagte, »Versteh mich, Jim. Ich hab doch einen Kopf zwischen den Schultern. Ich bin jetzt auf der Squires Seite. Ich weiß, du hast das Schiff irgendwohin in Sicherheit gebracht. Wie du das gemacht hast, weiß ich nicht, aber in Sicherheit ist es. Ich denke mir, Hans und O'Brien sind umgefallen. Ich habe zu keinem von den beiden jemals viel Vertrauen gehabt. Nun hör auf mich. Ich stelle keine Fragen und lasse auch andere keine stellen. Ich weiß, wenn eine Sache verspielt ist. Und wenn ich einen Jungen sehe wie dich, so weiß ich auch, dass er Schneid hat. Du, der du so jung bist. Du und ich, was hätten wir beide miteinander nicht alles aufstellen können? Er zapfte etwas Branntwein aus dem Fass in ein Zinnkännchen und fragte mich, »Willst du einen Schluck?« Und als ich den Branntwein ablehnte, sagte er, »Na, ich will selber einen kippen, Jim. Ich muss mich etwas kalfatern, denn es ist Trubel in Sicht. Und da wir von Trubel sprechen, warum gab der Doktor mir die Karte, Jim?« Auf meinem Gesicht stand Verwunderung so deutlich geschrieben, dass er sofort die Zwecklosigkeit weiterer Fragen erkannte und sagte, »Tja, er gab sie mir. Und da ist sicherlich irgendein Haken bei. Sicherlich hatte er damit was im Sinn, Jim. Was Schlechtes oder was Gutes.« Und er nahm noch einen Schluck von dem Branntwein und schüttelte seinen großen blonden Kopf wie einer, der auf das Schlimmste gefasst ist.